Erster, der Mensch macht Pläne im Herzen. Aber Gott gibt die Antwort. Zweiter, ein Mensch denkt, seine Taten sind gut. Aber Gott sieht, was im Herzen ist. Dritter, gib Gott deine Arbeit. Dann werden deine Pläne gut sein. Vierter, Gott hat alles gemacht. Er hat auch böse Menschen gemacht. Sie sind für einen schlechten Tag da. Fünfter, Gott mag keine stolzen Menschen. Er wird sie bestrafen. Sechster, Liebe und Treue machen Fehler wieder gut. Wenn man Gott ehrt, tut man nichts Böses. Siebter, wenn Gott die Taten eines Mannes mag. Dann macht er seine Feinde zu Freunden. Achter, wenig Geld mit Ehrlichkeit ist besser. Viel Geld mit Betrug ist nicht gut. Neunter, der Mensch plant seinen Weg. Aber Gott zeigt ihm, wohin er gehen soll. Zehnter, der König spricht wichtige Worte. Er spricht immer richtig, wenn er urteilt. Elfter, Gott will, dass man ehrlich wiegt. Er hat alle Gewichte gemacht. Zwölfte, Könige mögen keine bösen Taten. Ein König regiert gut mit Gerechtigkeit. Dreizehnte, Könige mögen ehrliche Worte. Sie lieben Menschen, die die Wahrheit sagen. Vierzehnter, der Zorn des Königs ist gefährlich. Ein kluger Mann kann ihn beruhigen. Fünfzehnter, ein freundlicher Blick des Königs bringt Gutes. Seine Güte ist wie Regen im Frühling. Sechzehnter, Weisheit ist besser als Gold. Klugheit ist besser als Silber. Siebzehnter, gute Menschen meiden das Böse. Sie passen auf, wie sie leben. So schützen sie ihr Leben. Achtzehnter, Stolz kommt vor dem Fall. Wer hochmütig ist, fällt tief. Neunzehnter, es ist besser, bescheiden zu sein. Es ist besser, nicht mit stolzen Menschen zu teilen. Zwanzigster, wer auf gute Worte hört, findet Glück. Wer Gott vertraut, dem geht es gut. Einundzwanzigster, ein kluger Mensch ist verständig. Freundliche Worte lehren andere gut. 22. Klugheit gibt Leben. Dummheit bringt Narrenstrafe. 23. Ein weises Herz macht den Mund klug. Es macht die Worte lehrreich. 24. Freundliche Worte sind wie Honig. Sie sind gut für die Seele. Sie heilen den Körper. 25. Ein Weg scheint richtig zu sein. Aber er kann zum Tod führen. 26. Der Hunger treibt den Arbeiter an. Er muss arbeiten, um zu essen. 27. Ein böser Mann plant Schlechtes. Seine Worte sind wie Feuer. 28. Ein böser Mann macht Streit. Ein Klatscher trennt gute Freunde. 29. Ein gewalttätiger Mann verführt seinen Freund. Er führt ihn auf einen schlechten Weg. 30. Wer die Augen schließt, plant Böses. Wer die Lippen zusammenpresst, hat Böses getan. 31. Graue Haare sind eine schöne Krone. Man bekommt sie durch ein gutes Leben. 32. Geduld ist besser als Stärke. Sich selbst beherrschen ist besser, als eine Stadt zu erobern. 33. Man wirft Lose, um zu entscheiden. Aber Gott entscheidet immer.